Das heraufdämmernde Licht des 14. Februar 1945 erhellt nur noch eine glühende, qualmende Brandstätte an der Elbe, da wo am Vortage Dresden gewesen war. Langgezogene Flammenhälse leckten an den Trümmerfassaden hintastend den letzten Sauerstoff aus Löchern und Abgründen. Der in der Flammenglut flüssig gewordene Asphalt hielt die Schuhe der vor dem Tode Flüchtenden unbarmherzig fest. Noch nach Monaten fand ich immer wieder diese Zeugen der Todesnacht, immer wieder Frauen- und Kinderschuhe. Die Katastrophe hatte ich schon lange auf mich zukommen sehen. Zu Neujahr 1944-45 sah ich am hohen, sonnenhellen Winterhimmel ihre Herolde als Silbervögel ungestört stundenlang über Dresden kreisen. Jetzt aber hatte der moderne Bombenkrieg zugeschlagen und stand mit seiner brutalen Konsequenz vor meinen Augen. Und ich selbst sah mich in seine radikale Zerstörung nackt und bloß mitten hineingestellt. In der ruhelosen Vorstellung zwischen Schlaf und Wachen grub ich mit stählernem Griffel die Bilder der Zerstörung in Metall und Steinplatten Strich um Strich wie Wunden ein. Strich um Strich wie Wunden. Der Zeichner Wilhelm Rudolph dokumentiert die Ruinen von Dresden. Ein Feature von Heinz Klunker. Bei nüchternem Tageslicht standen mir dann ein kleines Paket Zanders Büttenpapier, etwas Tusche und eine Rohrfeder zur Verfügung, die ich hatte retten können. Damit ging ich wie in einem Zwangszustand an mein Vorhaben. Mein erster Versuch, die Trümmerstätte meines einstigen Zuhauses zu zeichnen, misslang. Soldaten, die ich nicht vermutet hatte, verwehrten mir die Weiterarbeit. Dresden sei Festung. Mit Freundeshilfe überwand ich diese Schwierigkeiten. Nach der Besetzung blieb es nicht weniger schwierig. Ausgebombt, hungernd, mit meiner Frau nur in provisorischen Bleiben hausend, gering geschätzt in meiner Not, fand mein Vorhaben keinerlei Verständnis und wurde bestenfalls belächelt. Das Wort Dokument ließ man einigermaßen gelten für meine Arbeit, so dass ich weiterarbeiten konnte. Instinktiv flohen und mieden die Menschen die tote Stadt. Gesindel machte sie unsicher. Mich aber zwang es, hineinzugehen und die toten Wohnstraßen aufzusuchen und sie zu zeichnen, die Unabsehbarkeit der zerstörten Flächen festzuhalten. So reihte sich Blatt an Blatt zu einem Werk, das im Frühjahr 1946 seinen Abschluss fand. 150 Rohrfederzeichnungen davon sind in einer Mappe vereinigt unter der Bezeichnung »Das zerstörte Dresden«. Dresden. Königsufer mit Ministerium, Moritzstraße, Jakobikirche, Münzgasse, Ammonstraße, an der Annenkirche, Güterbahnhofstraße, Kurländer Palais, Neue Gasse, Galeriestraße, Bürgerwiese, Goethestraße, Technische Hochschule, Palais im Großen Garten, Kranachstraße, Holbeinplatz, Johann-Georgen-Allee, Kleine Brüdergasse, zerstörte Elbbrücken, Albert- und Carola-Brücke, Neumarkt, Rosenstraße mit Annenkirche, am See, japanisches Palais, Dresden. Er ist mit seiner Frau von der ersten Nacht an regelmäßig ins Zentrum gefahren, besessen davon festzuhalten, was er sieht. Lothar Lang, Kunsthistoriker und Kunstkritiker, Berlin. Er war nicht der Meinung, dass es ein Fotograf könne. Er sprach mir gegenüber immer vom Zerbröckeln der Stadt, vom Wegbröckeln der Stadt, dass es so noch nie gegeben habe, dass noch keiner so gesehen hat und das auch wirklich so noch nie gezeichnet, festgehalten worden ist. Und das wollte er festhalten. Und da kroch der wochenlang zwischen den Trümmern herum und zeichnete in einer, besessen von einer manischen Ausdruckssucht direkt. Das ist es, die man vielleicht also nur schwer nachvollziehen kann. Er wohnte wohl in der Nähe des Körnermuseums, in der Nähe des japanischen Palais und ist von da aus dann irgendwie aus den brennenden Häusern mit seiner Frau geflohen, mit wenigen Dingen, hat aber dann schon in den allerersten Tagen begonnen zu zeichnen. Sofort hat ihn diese Trümmerwüste fasziniert als Gegenstand. Werner Schmidt, Generaldirektor der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Welche Art von Feder er benutzt hat, ich glaube, da sind wohl sogar verschiedene Federn mit im Spiel, aber jedenfalls sind es Tuschfederzeichnungen. Und das war eine besondere Mühe. Das war sogar ungewöhnlich in der Natur, in der Stadt, mit Tusche zu zeichnen. Er hat das ja im Stehen machen müssen oder im Hocken oder im Sitzen auf irgendeinem Trümmerstück. Und er musste ja in der einen Hand, musste er das, in der linken Hand hat er das Reißbrett festgehalten und gleichzeitig die Tuscheflasche, um mit der rechten dann da einzutauchen und zu zeichnen. Es ist also besonders mühevoll gewesen. Es wäre viel einfacher und natürlich gewesen, mit Graphit oder Kohle oder jedenfalls einem Stift zu zeichnen. Es ist natürlich die Frage, warum er sich diese besonderen Mühe unterzogen hat. Es gibt durchaus auch Bleistiftskizzen von ihm, Graphitskizzen vor der Natur. Ganz offenbar hat er die Tuschfederzeichnung in ihrem kratzigen, rauen, düsteren Ton. Ich glaube, es fällt mir am besten das Wort Rauheit ein, was dieses Gewebe, dieses Strichgewebe kennzeichnet. Das hat er wohl dem Erlebnis und dem Gegenstand als besonders angemessen empfunden, als eine Ausdrucksform, um es festzuhalten. Auch in der dokumentarischen Genauigkeit. Er hat ja relativ kurze Striche. Es ist wie ein Geflecht von verhältnismäßig kurzen Strichen. Er hat den Singsang, das Melodiöse eines Linienflusses, was durchaus ja auch eine Möglichkeit der Federzeichnung ist, hat er vermieden. Er hat sie zu engen Krakeln eigentlich und so Kratzspuren zusammengefügt. Man sieht es dem Strich an. Es ist wirklich, jeder Stein ist beobachtet vor der Wirklichkeit und es ist die Besessenheit in der Wirklichkeit. Er hat auch berichtet, wie er in Gefahr kam, wie da verbrecherische Typen in den Trümmern herumstrichen und plünderten und raubten. Und er manchmal Angst hatte, dass er eine über den Schädel bekam. Also das hat dieses Gefährliche hat er immer sehr ausgeschmückt. Ihm muss das klar gewesen sein, dass das seine Berufung ist. Horst Drescher, Schriftsteller, Leipzig. Und er hat immer wieder erzählt, dass er das nicht sich vorgenommen hat, sondern als eine Zwangshandlung. Ob das ausgelöst worden ist durch das Zeichnen seines Hauses, also die Vernichtung seiner Wohnstätte, Werkstätte, in seiner Sammlung. Und das ist ja über anderthalb Jahre wohl gegangen. Er hat auch sein gesamtes Material dort verbraucht. Das Papier hat nicht gelangt, da hat er Ersatzpapiere genommen. Also dieses Wissen, dass das als Zwangshandlung über ihn gekommen ist, das muss ihm völlig bewusst gewesen sein. Er wollte einfach nur dieses unsagbare Geschehen kurz vor Kriegsende in seinen Zeichnungen festhalten. Hans-Ulrich Lehmann, Kustos am Kupferstichkabinett Dresden. Er hätte in den noch heißen Trümmern, in den noch rauchenden Trümmern, hätte er also wenige Tage nach dem Angriff angefangen zu zeichnen und ist sofort natürlich noch mit den Nationalsozialisten in Konflikt geraten, weil das ja als Wehrkraftzersetzung galt. Er hat es uns mehrfach gesagt, dass er also bis zum 8. Mai 1945 etwa 50 Zeichnungen fertig gehabt hätte. Und wenn man sich die Blätter ansieht, dann sind ja in einer ambitionslosen Strichweise eigentlich in relativ kurzen Strichen, die scheinbar so wirr wie die Steine herumlagen, hat er die Striche gesetzt. Und aus diesem Netz schälen sich natürlich dann die Fassaden, die hohlen Fenster, die Höhlungen, die Berge von Steinen, schält sich und verdichtet sich dann, aber für nahezu alle Zeichnungen absolut gleichmäßig. Man kann in etwa die Reihenfolge der Zeichnungen bestimmen, wenn man sich die Mühe macht. Das hat bis jetzt noch keiner gemacht, weil wir die Zeit nicht dazu hatten. Die ersten Zeichnungen sind wirklich mitten in der Trümmerwüste. Da gibt es noch keinen gangbar gemachten Pfad oder was auch immer. Dann findet man einige Zeichnungen, das ist dann schon eine Art Trampelpfad entstanden. Und dann gibt es dann die späteren Zeichnungen. Ich meine, der Aufräumprozess setzte ja dann relativ bald nach dem Angriff schon ein, dass dann wieder Wege und Straßen beräumt worden sind, sodass man also eine relative Chronologie der Zeichnung durchaus anstellen kann. Und eine von den ganz fantastischen Zeichnungen ist ja der Blick von der Südhöhe auf die Stadt, wo man gewissermaßen dann vom Süden in das Elbtal hineinschaut. Und er hat die Stadt nun nicht schwarz gezeichnet, sondern dort, wo die Stadt war, was Trümmerwelt ist, das ist weiß geblieben, mit ganz sparsamen, meist nur senkrechten Strichen. Und dann der Nordrand, also der Nordelbhang Richtung Dresdner Heide, Klotsche, das ist dann wieder dunkel, sodass wie ein Leichentuch gewissermaßen sich die tote Stadt da ausbreitet. Der Professor Rudolph, der hatte ja erst eine Zeit lang nach seiner Ausbomberei bei seiner Schwägerin gewohnt. Lotte Augst, Rentnerin, Dresden. Und vor der Frauenkirche-Ruine, da stand der Gute, hat es Ziegel aufgebaut und seine Mappe, Rucksack, Professor wurde er ja genannt. Da haben wir ihn begrüßt, ne? Und da ist wahrscheinlich das in Gang gekommen. Er wusste nie richtig wohin. Und eines Tages, da haben wir gesagt, kommen Sie. Und da kam er mit seiner Frau und da haben sie 3 Wochen bei uns gewohnt, weil er wirklich nicht wusste, wohin. Bescheiden, wie die Leute waren. Wir haben ja auch immer bescheiden gelebt. Wir wohnten da in einer Mansarde. Aber es wurde Platz geschaffen. Klar, ne? Solche Leute in solcher Not. Es war dann ein ganz gutes Verhältnis geworden. Da hat er zusammen gezeichnet mit meinem Mann. Wir wohnten in Reik, den Blick auf die Gasanstalt. Und da war ja auch Bomben reingekommen und so. Aber das hat er gezeichnet vom Fenster aus und er auch vom anderen Fenster. Naja, es war eine ganz, ganz nette Freundschaft entstanden. Diese Schwachköpfe haben immer geschrieben, ich hätte während des Angriffs gezeichnet. Während des Angriffs. Während des Angriffs, da ist man um sein Leben gelaufen, um sein nacktes Leben. Keine Ahnung. Die Stadt hat 3 Tage lang gebrannt, in den Kellern hat es nach einer Woche noch gebrannt. Hahn hat die Leichenverbrennungen fotografiert, auf dem Altmarkt. Auf dem Altmarkt hat man die Toten zusammengetragen in den Tagen darauf, zusammengekarrt aus allen Stadtteilen, fuhrenweise, wie Kadaver fuhren. Dann wurden die Menschen verbrannt, in solchen Stapeln, immer 200-300 auf einem Haufen. Jedenfalls, ich wollte das zeichnen. Wurde nicht gestattet, ich wurde nicht herangelassen. Das waren Sonderkommandos und Militärpolizei. Alles war abgeriegelt. Da sah man Gesichter. Ein Todesernst in den Gesichtern. Das war der Krieg bis auf die Knochen. Der totale Krieg. Wir wollen den totalen Krieg, hatten sie gebrüllt. Das hatte man nicht erwartet. Zum Trauern war gar keine Zeit. 1945 hat keiner getrauert. Da ging es ums Überleben. Ich habe gezeichnet. Ich habe wie besessen gezeichnet. Es war doch alles noch da. Das ist doch das Unvorstellbare. Dresden stand doch noch. Die Feuersbrunst hatte den Sandstein der Häuser wie Skelette stehen gelassen. Erst später wurde das weggesprengt, fiel das ein. Der Sandstein hatte helle, schöne Farben. Nur Glas, Glas zerfiel wie Schnee. Noch im Februar hatte ich begonnen zu zeichnen. Man musste sich doch aufraffen. Das erste Blatt war die Ruine meines eigenen Hauses. Aber Soldaten haben mich vertrieben. Jeden Tag habe ich gezeichnet. 50 Blätter hatte ich fertig bis zum 8. Mai, also bis der Russe kam. Das war gefährlich zuletzt. Dresden, Körnerstraße. Blick von der Akademie auf die Frauenkirche. Elisenstraße, Münzgasse, Palais Johann Georg, Steinstraße, Ritschelstraße mit Moltkeplatz, Strehlener Straße, Pirnaische Straße, Holbeinstraße, am Bismarckplatz, Lindenhausstraße, Franklinstraße, Schnorrstraße, Große Plauensche Gasse, Bismarckplatz, Schulgutstraße, Pragerstraße, Sedanstraße, Walpurgisstraße, Dürerplatz, Seidnitzer Straße, Scheffelstraße, Frauenkirche, Dresden. Rudolf habe ich kennengelernt Ende der 50er Jahre. Und die erste Begegnung auf der Brühlschen Terrasse in seinem Atelier, die war fast gespenstisch, weil er misstrauisch gegen jedermann einen regelrecht umlauert hat. Ich habe mich irgendwo hingesetzt und er ist unentwegt im Kreise um mich herumgegangen. Und ich dachte schon, jetzt will er mich wohl malen oder so etwas. Aber er wollte mich irgendwie studieren. Und als Gesichtsmensch war eben die Physiognomie für ihn wichtig. Und am Ende ging es aber so aus, dass er eigentlich nur wissen wollte, welche Maler ich in Dresden schätze und welche ich vielleicht vor ihm besucht habe. Und da habe ich meinen ersten, vielleicht oder hoffentlich auch einzigen großen Fehler gemacht. Ich habe gesagt, dass ich ihn nicht als ersten besucht habe, sondern vorher schon bei einem anderen war, nämlich bei Kurt Querner. Und es war ein absoluter Fehler. Er sagte, Querner, Querner, mit verzogenem Gesicht, naja, guter Maler. Naja, also nicht ganz gut. Naja, man kann ihn gelten lassen. Aber eigentlich auch nicht. Also es ging immer von einer gewissen Anerkennung dann herunter bis zum Letzten. Und so hat er eigentlich aus der frühen Zeit bis in sein Alter hinein so einige Lebensfeinde gehabt. Andere hatten Freunde fürs Leben, er hatte Feinde fürs Leben, obwohl das häufig auch Freundfeindschaften gewesen sind, auch bei ihm. Das hat mich immer beschäftigt, dass ein merkwürdiger Gegensatz besteht. Zu der Tatsache, dass er Dresden, als es stand in seiner Schönheit, niemals gezeichnet und dargestellt hat. Also das alte Dresden hat er nur in ein paar verfallenen, schiefen Häusern mal gelegentlich oder in einer düsteren Vorstadtstraße in Holzschnitten der 20er und 30er Jahre erfasst. Er hat niemals Frauenkirche oder Zwinger oder Hofkirche, Schloss oder so etwas gezeichnet. Absolut nicht. Nur als es zerstört war. Und das ist vielleicht für ihn ganz besonders charakteristisch, dass die Zerstörung der Schönheit war seine Stunde. Er wollte, das hat er mir häufig gesagt, das Anonyme der Trümmer, der Zerstörung erfassen, die das Gleichmacherische enthält. Das Gleichmacherische, das Palais ebenso einebnet wie ganz ärmliche Wohnhäuser und gleich macht. Das war ein Aspekt seiner Zeichnung. Diese Zeichnungen haben mich in einem solchen Maße beeindruckt und die Schilderungen, die ich irgendwie gehört hatte darüber, dass ich kurz entschlossen mich aufgemacht habe, den Mann kennenzulernen. Und in diesem Hause bin ich einem unfreundlichen und offensichtlich schwierigen Menschen begegnet, der keinerlei Interesse daran hatte, mit jemandem, wie ich mir das wünschte und dann später literarisch das verarbeitet habe, so zu erzählen. Er war eher geneigt, kurioserweise vom Ersten Weltkrieg zu erzählen. Diese Natur war hochproblematisch. Und dass jemand 90 wird, ich halte es für ein Wunder und ein Segen. Denn meiner Ansicht nach war der Mann, wie ich ihn kennengelernt habe, überhaupt nicht angelegt für ein hohes Alter. Als der mich gemalt hat, konnte ich manchmal nach einer Stunde auf dem Stuhl nicht mehr sitzen. Das war also die volle Verachtung, dass ich mit meinen 55 oder 60 nicht eine Stunde auf dem Stuhl sitzen kann, wenn er mit der schweren Palette, und das ist ein Gewicht, vor der Staffelei steht. Das hat er mir auch gesagt, dass sie werden wohl eine Stunde ruhig sitzen können. Ich stehe ja auch hier. Ganz bescheiden haben wir ja immer gelebt und das mussten sie mitmachen. Das macht er auch mit. Er war überhaupt nie irgendwie für jede Sache dankbar. Vor allem seine Frau. Die Frau, das war nicht so eine große Liebe. Und Ehefrau, das war mehr wie im Mütterchen. Wenn wir uns dann mal wieder zusammensetzen, zusammen, ach, sagt der Frau Erbs, ihre Kartoffelsuppe. Die werde ich nie vergessen und die hat so gut geschmeckt. Weil das doch damals, da haben wir rohe Kartoffeln gerieben ins Wasser und ein bisschen Brennnessel mit rein und so ein bisschen Gewürze. Ne? Und das schmeckte. Das war eben unser bestes Essen zu der Zeit. Meine erste persönliche Begegnung auch mit Wilhelm Rudolf war, meines Wissens muss das im Herbst 1973 gewesen sein. Wir bereiteten damals im Kupferstichkabinett die Ausstellung Zeichnungen in der Kunst der DDR vor und da war es eigentlich von vornherein klar in der Konzeption, dass Wilhelm Rudolf zu den wichtigsten Zeichnern der DDR gehört und dass wir ihm gerade mit dem Zyklus Das zerstörte Dresden einen besonderen Stellenwert einräumen wollten. Es sind dann drei Zeichnungen aus dem Zyklus von 150 für diese Ausstellung ausgewählt worden. Dann hat es aber noch einen weiteren Zyklus gegeben, allerdings nicht in der strengen Zusammenfassung wie die 150, die Rudolf ausgewählt hat, nämlich so circa 200, die Rudolf, wie er mir erzählte, dann eben noch 46, 47 gezeichnet hat, weil ihn auch fasziniert habe, wie nun diese, ja dann schrittweise auch beräumte Trümmerlandschaft, wie diese Trümmerwelt dann sich mit Grün wieder, wie die Natur sich gewissermaßen die Betonwüste oder die Steinwüste zurückgeholt hat. Er hat also erstens immer das Wort Dresden dabei, weil natürlich die gesichtslosen Ruinen, das hätte x-beliebig sein können. Und das Zweite, er hat genau den Standort festgehalten. Das zeigt, dass er natürlich zutiefst erschüttert war über das Schicksal der Stadt und dass er auf diese Weise den Ort des Geschehens oder zumindest den Ort des Zeichnens einfach festhalten wollte, festhalten musste. Aber in dieser Konzentration und in dieser eigentlich fast Schaffenswut hat es sonst niemand gemacht. Der Himmel ist für ihn uninteressant, die Natur höchstens eben dann die abgebrannten oder auch zerfetzten Bäume, die genauso ja gelitten haben. Und das Zweite, es sind eigentlich überwiegend die Wohnhäuser, die Straßen mit Wohnhäusern und nicht die Barockpalais. Die Toten von Dresden. Niemand weiß, wie viele Tote. Niemand wird es jemals wissen. Es gab Schätzungen, 35.000 Tote. Man hat auch von 300.000 Toten gesprochen. Was sind Zahlen? Man konnte doch nur die zählen, die man gefunden hatte. Die eine Schätzung ist zu niedrig, die andere Schätzung wird zu hoch sein. Es war doch ein Kriegschaos. Die Stadt war überfüllt mit Flüchtlingen. Dresden. Hier fühlte man sich sicher. Hier liefen die Menschen in den sicheren Tod, weil sie sich hier sicher glaubten. Es war eine brutale Tat, eine niederträchtige Gemeinheit. Der Krieg war doch entschieden. Wem traf es denn voll? Die Flüchtlinge, die vielen Kriegsgefangenen, alles Namenlose. Das war der totale Krieg. Was hatten diese Verbrecher eingeplant, falls sie abtreten müssen? Diese 35.000, das war die offizielle Zahlenangabe der Nazis. Ich, ein Überlebender, ein zufällig Überlebender, der alles verloren hat in jener Nacht vom 13. zum 14. Februar 1945, das Leben hat er gerettet. Rings um den Altmarkt, weit in die Straßen hinein, waren die Ruinen so angeschwärzt von dem fetten Rauch. Furchtbar. Dresden. Seidnitzer Straße mit Hofkirche und Georgenturm. Flemmingstraße. Wilmsdorfer Straße. Blick von der Akademie zum Neumarkt. Albrechtstraße, Ecke Beust, Moschinskistraße, Großer Garten, Hospiz Zinzendorfstraße, Kasernenstraße, Zöllnerstraße, Werderstraße, Große Plauensche Gasse, am Königsufer, Pirnaischer Platz, Rabenerstraße, Ammonstraße, Ritschelstraße, Semperstraße, Jüdenhof, Struvestraße, Feldschlösschenstraße, Rampische Straße, Neumarkt, Hotelstadt Rom, Dresden. Das ist der unerbittliche Realismus, der aus jedem Blatt spricht. Das hat ja außerdem viele Dresdner Künstler gegeben, die die Ruinen gezeichnet haben. Aber diese unerbittliche Schärfe und Realistik, im Grunde genommen fast wie ein Dokumentarfotograf, aber eben nicht fotografisch. Es ist immer wieder künstlerisch in den Details, die er herausnimmt, in dem Blickwinkel, den er wählt. Wenn meinetwegen irgendwo Stahlbeton Teile da wie heruntergefetzt sind oder Eisenarmierung dann noch herunterhängen, natürlich auch mal den Rest einer Ladenbeschriftung. Es gibt, glaube ich, an der Zinzendorfstraße ist das das Blatt, wo Milchladen, wo man also Milch noch lesen kann. Aber das sind im Grunde genommen so ganz wenige Überreste menschlicher Spuren. Es ist eigentlich, er hält das fest, das unmenschliche Geschehen. Keine Gefühlsduselei, entschuldige, das ist ein bisschen lapidar, fast wie ein Steinmetz, der immer Hieb an den Stein setzt, um dann irgendwann mal die Figur herauszunehmen. Auf diese Weise wird auch die Totalzerstörung eines Gemeinwesens deutlich. Ist ja im Grunde genommen das Leben auch ausgelöscht. Das eine ist, dass er tatsächlich die Örtlichkeit einer Straße ganz präzise erfasst hat, vor der Natur, vor der Wirklichkeit. Zum anderen aber das Anonymisieren, die große Ähnlichkeit, es ist im Grunde genommen etwas Widersinniges, auf diese durcheinandergestürzten Steinbrocken noch den Ort einer Straße zu schreiben, weil eigentlich alle zusammengefallenen Schluchten der ausgebrannten Fassaden eigentlich gleich waren. Und dass er Dresden dazu geschrieben hat, das ist sein auch etwas dokumentierendes Bestreben. Er wollte dieses unerhörte Ereignis der Zerstörung, der absoluten Zerstörung einer lebendigen, großen Stadt dokumentieren. Er hat es immer als Dokumentwerk bezeichnet. Und es war ihm nicht gleich, ob es etwa Trümmer in Berlin oder in Hamburg oder in irgendeinem Dorf oder in einer kleinen Stadt waren. Nein, es war ihm wichtig, dass es Dresden war. Wer so etwas zeichnet, er war ja eigentlich besessen, dokumentarisch festzuhalten. Das hat er auch gemacht. Aber im Grunde genommen könnte da ja auch eine Ästhetik des Schrecklichen herauskommen. Nicht eine Ästhetik des Furchtbaren. Aber das ist es ja nicht. Sondern diese Zeichnungen sind im hohen Maße Ästhetik. Im hohen Maße, man kann tatsächlich daran einen Schönheitsbegriff exemplifizieren. Und dieser Widerspruch zwischen Grausamkeit des Anblicks und dennoch Ästhetik der Zeichnung, den hat er so gelöst, dass der Schrecken zwar sichtbar ist, aber dennoch die Schönheit, obwohl sichtbar, nicht darüber triumphiert. Jedenfalls ist mir klar gewesen, dass das Weltkunst ist. Und ich halte das heute für eine Schande, dass in den Museen Rudolf nicht präsent ist. Und diese Zeichnung, das wurde ja früh begriffen, das Kupferstichkabinett hat ja angekauft, recht früh solche Zeichnung. Aber die Liebe zu diesem Realismus oder zu dieser Dokumentation, die kann nie groß gewesen sein. Und Rudolf, der das natürlich genau wusste, welche Qualität diese Sachen haben und dass das bleibend erzählen wird von Dresden, der war immer verbittert über diese geringe Schätzung. Und er muss auch an Ablehnung gestoßen sein. Also man wollte optimistisch das Neue und wollte nicht in dieser Qualität konfrontiert werden mit dem Schrecken. Und das sagt er in seiner sächsischen, knurrischen Art. Und wenn man bei ihm war, konnte man nicht sitzen, sondern man stand stundenlang. Weißt du, Kunst muss das Wahre verkünden. Muss das Wahre verkünden. Und das war natürlich deutlich Affront auch in den 70er Jahren gegen alles das, was ja hier als propagandistische Kunst lief. Und das ist auch Rudolfs Ansatzpunkt von Anfang an gewesen. Das ist natürlich auch seine handwerkliche Solidität, auch seine, vielleicht auch ein bisschen seine Herkunft als Lithograf, der er gelernt hat und aus einem einfachen Arbeiterhaushalt hier stammt. Das ist für ihn eben auch angesichts des 13. Februars und der Zerstörung nur diese eine Wahrheit gibt. Und er fragt nicht, wer ist der Schuldige oder alles das, was man jetzt anfängt oder was man ja immer wieder macht, aufrechnen und so etwas. Das ist für ihn alles uninteressant. Und gerade damit enthebt sich und entzieht sich auch solchen ideologischen Bewertungen und das Hin- und Herschieben nach der einen oder anderen Seite. Die Zeichnungen sprechen absolut für sich. Wer hat sonst schon auch so hart gegen sich selbst diesen Moment gezeichnet? Also zumindest in Deutschland ist mir nichts bekannt. Wir haben eine Ausstellung zum 25. Jahrestag der Zerstörung Dresdens 1970 gemacht und da habe ich ausgewählt drei andere Zyklen von zerstörten Städten, nämlich einmal die Wirkung des Bombenterrors in den Zeichnungen, in den Shelter Drawings von Henry Moore. Die hatten wir in der Ausstellung nebeneinander, das war damals sehr bedeutsam. Es war zum ersten Mal, dass Henry Moore in der DDR gezeigt worden ist. Und ich finde, dass bei aller unerhörten Verschiedenheit in der Art, wie Henry Moore das Unterirdische, dieses Tunnellebens, wo die Menschen sich in eine Art von Würmern und etwas Besonderem wie Larven verwandelt haben, dass das eine geheime Verwandtschaft hat in diesen Bombenkrieg als ein Formphänomen aufzufassen. Rudolf über der Erde, an der Realität, Henry Moore unter der Erde. Und dann gibt es einen ganz verwandten Zyklus von Kulischewitsch. Tadeusz Kulischewitsch, das Warschauer Ghetto und das zerstörte Warschau, ebenfalls Federzeichnung, allerdings laviert mit dem Pinsel und lyrisch poetisiert im Vergleich zu Rudolf, ja, trauernd, sogar, wenn man das nicht negativ auffasst, sentimental, voller Emotionen. Man sieht wirklich ja fast die Steine weinen und die Mauern, wie sie sich neigen und ineinander übergehen wie Wellen, während Rudolf absolute Härte, Unbarmherzigkeit hat. Vielleicht ist es auch der Unterschied eines deutschen Künstlers, der sehr wohl eigene Schuld des eigenen Landes mit dabei empfindet, im Gegensatz zu dem polnischen Künstler, der wirklich das Leid sich in das Leiden eines Opfers viel aufrichtiger und echter vertiefen kann. Seine Verbitterung war, dass eine kitschige Auffassung und eine oberflächliche, eine optimistische verhindert, dass sein Werk als das genommen wird in seiner Qualität, was es wirklich darstellt. Also ihm war das klar, dass er an den Rand gedrängt war. Und dazu kam eine menschenfeindliche, oft bösartige Sicht. Und wenn ich das auflösen wollte, als er mich dann gemalt hat, haben wir immer nach dem Malen eine Stunde philosophiert noch in seinem Ehrenatelier, wenn er sein Kaffeekännchen geholt hat und Schnitten aß aus seiner Brotbüchse. Da wurde mir deutlich, dass der Mann zu viel erlebt hatte. Der hat also von den miesen Vorstellungen mehrere gesehen, von denen wir damals eine gesehen hatten. Und der hatte mal freundliche Worte von mir unterbrochen mit der Bemerkung, Sie halten wohl viel vom Menschen. Natürlich war Rudolf war intensiv national gesinnt. Und dass dieses Grauen seiner Heimatstadt Dresden als einer deutschen Stadt angetan wird, ist auch vielleicht in diesen Zeichnungen doch auch mit enthalten. Aber ich glaube, mehr hat er es als ein historisches Phänomen der Mitte des 20. Jahrhunderts angesehen. Wozu nicht nur die Technik, sondern auch die Menschen, die Politiker und die Militärs in diesem glorreichen Jahrhundert nur fähig sind. Ich glaube, das war sein eigentlicher Hauptaspekt und eine Benutzung, auch im Sinne von Anklage, hat er sogar abgelehnt. Er wollte nicht, dass das als Anklage benutzt wird, sondern er wollte einfach dieses historische Phänomen, dass so etwas, eine derartiger Grad von Zerstörung, technisch, politisch und moralisch möglich ist, das war für ihn ein Phänomen, das als solches, ohne Bewertung, von wem es gemacht wurde und wem es angetan wurde, einfach für ihn bedeutsam war. Und da, wenn man die Jahrhunderte der Geschichte betrachtet, hatte er recht. Rudolf Wilhelm, Maler und Grafiker. Geboren am 22. Februar 1889 in Chemnitz, gestorben am 30. September 1982 in Dresden. Rudolf gehört mit seinen Grafiken, Landschaften und Porträts zu den Altmeistern der Dresdner Kunst im 20. Jahrhundert, wobei er vor allem als Erneuerer des realistischen Holzschnitts gilt. Nach einer Ausbildung als Lithograf studierte er 1908 bis 14 an der Dresdner Kunstakademie bei Robert Sterl und Karl Banzer und war nach dem Militärdienst im Ersten Weltkrieg freischaffend tätig. Ab 1932 wirkte er als Professor für Malerei an der Dresdner Kunstakademie, wo er 1938 als politisch untragbar entlassen wurde und Ausstellungsverbot erhielt. Den größten Teil seines Werks verlor Rudolf mit seiner Wohnung im Körnerhaus, Körnerstraße, beim Bombenangriff am 13. Februar 1945. Unmittelbar danach begann er unermüdlich mit großer künstlerischer Meisterschaft und erschütternder Realistik, die zur toten Ruinenlandschaft gewordene Stadt und deren Bewohner zu zeichnen. 150 Rohrfederzeichnungen, das zerstörte Dresden. 116 Zeichnungen um den Mai 1945. Aquarelle und farbige Zeichnungen, Dresden als Landschaft. 72 Holzschnitte, Dresden 1945. Er ist damit als bildnerischer Dokumentarist des zerstörten Dresden in die Kunstgeschichte eingegangen. ...1947 bis 1949 lehrte er wieder als Professor an der Kunsthochschule und arbeitete danach freischaffend. 1961 und 1980 erhielt er den Nationalpreis sowie 1961 den Martin-Andersen-Nexö-Kunstpreis der Stadt Dresden. Rudolf wohnte zuletzt in Bühlau, Kirschauer Straße, und hatte sein Atelier im Akademiegebäude auf der Brühlschen Terrasse. Ehrenbürger von Dresden 1979. Grab auf dem Johannesfriedhof Tolkewitz, Wilhelm-Rudolf-Straße, im Wohngebiet Reikerstraße. Stadtlexikon Dresden von A bis Z. Verlag der Kunst Dresden, Basel, 1994. Sie hörten Strich um Strich wie Wunden. Der Zeichner Wilhelm Rudolf dokumentiert die Ruinen von Dresden. Ein Feature von Heinz Klunker. Es sprachen Hans-Joachim Krietsch und Sigrun Höhler. Im Originalton hörten Sie Werner Schmidt, Lothar Lang, Hans-Ulrich Lehmann, Horst Drescher sowie Lotte Augst. Ton Ingeborg Kiepert, Technik Genia Hoppenrath, Regie Rudolf-Jürgen Bartsch. Die Texte von Wilhelm Rudolf entstammen seinem Vorwort zum Reklambändchen »Das zerstörte Dresden« und einem Porträt-Essay von Horst Drescher. Die Musikzitate der Trauermotette »Wie liegt die Stadt so wüst« von Rudolf Mauersberger und den Metamorphosen von Richard Strauss. Sie hörten eine Koproduktion des Deutschlandfunks mit dem Mitteldeutschen Rundfunk und dem Süddeutschen Rundfunk.